also doch geschafft. Und ich dachte, wir wären stärker als sie. Ich dachte wirklich, du hattest die Kraft. Zurückstecken wolltest du doch nie. Die schöne Zeit will ich nicht vergessen. Doch du bist schon lange nicht mehr da. Ich meinte, wir wären so richtige Freunde. Zusammen für immer, das war doch klar. Doch all die Träume gingen auf einmal zu Ende. Nichts ist, wie es einmal war. Wie ein großer Knall, so kam die Wende, bevor ich die Wahrheit sah. Nicht in den Dreck, wirf ein Herz, niemals in den Staub. Kämpfe weiter und sieh nach vorne. Nimm auch mal eine Niederlage in Kauf. Doch ich kann dich nicht vergessen. So schön war die Zeit mit dir. Das Feuer ist nur noch ein Funke, doch er glüht für immer weiter in mir. Haben wir uns alles versprochen. Ohne Fehler ist keiner von uns. Doch du hast mir das Herz gebrochen.